Ein fliehendes Pferd. Eine dramatisierte Novelle von Martin Walser. Regie der Autor. Es gibt Entfernung in Zimmern. Das glaubt man nicht. Ich würde mich wahnsinnig gern bemerkbar machen. Um 3 kommen die. Bist du so aufs Boot? Im Anzug auf eine Jolle, ja? Ich glaube, ich gehe doch lieber barfuß. Eine Schande, dass wir keine Turnschuhe haben. Ach, barfuß ist auch blöd. Ich behalte die Sandalen an, bis wir am Boot sind. Dann gehe ich barfuß an Bord. Ja. Du willst also im Anzug auf eine Jolle mit Hut, ja? Helmut. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen komisch aussieht. Du meinst, ich sehe auch komisch aus, so. Ich sehe es dir doch an. Schieb nur wieder alles auf mich. Weil ich immer an der Promenade essen will, Leute anschauen will, haben wir dieses Paar getroffen, ja? Aber er ist dein Freund. Ach. Schulfreund, Jugendfreund, Kommilitone. Ich hatte das Gefühl, von dem erfahre ich in einer Stunde mehr über dich als von dir in 25 Jahren. Bloß was? Mich hat es interessiert. Mich angeekelt. Er verehrt dich. Darum quälst du ihn. Typisch. Der hat dich immer schon verehrt, der Arme. Du hast ihn praktisch nicht wahrgenommen. Du hast nur seine Frau angeschaut. Gegen meinen Willen. Geradezu abgegrast hast du sie mit deinen Blicken. Zuerst habe ich wirklich geglaubt, dieser Klaus Buch sei ein früherer Schüler von mir. Der sieht doch 20 Jahre jünger aus als ich. Wie ich das hasse, man sitzt irgendwo. Plötzlich steht so ein Kerl vor dir, so ein ehemaliger, grüßt, streckt dir die Hand hin. Nicht einmal seinen Namen sagt er, ihn muss man kennen, das kann er verlangen. Er war doch der, der dir die tote Maus in die Tasche schob, ohne dass du es merktest. Das tut ihm jetzt zwar leid, aber er ist auch noch stolz auf seine bösartigen Pubertätseinfälle, mit denen er dich jahrelang schikanierte. Dann stellte dir natürlich seine junge Frau vor, womöglich noch ein paar kreischende Kinder, die dich gleich mit ihren pappigen Fingern anfassen. Dann quatscht dir das Pärchen die Ohren voll mit seiner tollen Biografie. Es sollte ein Gesetz geben, das ehemaligen Schülern verbietet, ihren Lehrern je wieder unter die Augen zu kommen. Und ein Zusatz. Freunde, mit denen man länger als 10 Jahre nichts zu tun hatte, haben sich als Fremde zu benehmen. Noch ein Zusatz. Fremde, die einen einfach ansprechen, begehen damit ein dem Hausfriedensbruch vergleichbares Delikt. Klaus sieht wirklich sehr jung aus. Schon weil er eine junge Frau hat. Das hält jung, die zweite Frau. Da versackt man nicht im Sessel und rührt sich nicht mehr. Um 7 Uhr morgens spielen die Tennis. Dann frühstücken sie, dann segeln sie, dann laufen sie, dann schwimmen sie, dann essen sie, dann schlafen sie, dann... und so weiter. Grauenhaft. Ich fände es gut, wenn Klaus und Hill uns ein bisschen rausreißen würden. Aus unserem Trott. Trott. Trott nennst du das. Diese hageldichte Folge von gravierenden Lebensmomenten, von denen uns jeder eine ganze Traube von Entscheidungen abverlangt. Ja, und was für welche? Stehen wir überhaupt auf? Und wenn ja, wann? Frühstücken wir, aber was? Ziehen wir uns an, aber was? Gehen wir ans Wasser, aber wo legen wir uns hin? Und wie? Alles sehr schwer zu entscheiden. Dein Freund Klaus. An den ich mich nicht mehr erinnere. Aber er sich umso besser an dich. Widerlich. So in der Vergangenheit rumzurühren, Deckel zu. keinen Sauerstoff drankommen lassen. Das fängt doch an zu gären. Ja, dann hättest du die Einladung zum Segeln nicht annehmen dürfen. Du hast sie angenommen. Du genauso. Du hast gesagt, wunderbar, fabelhaft, segeln, oh, wie schön. Du hast genickt und genickt. Das stimmt nicht, Sabine. Ich habe den Kopf geschüttelt. Innerlich vielleicht. Äußerlich war es das reine Nicken. Du hast mich so dressiert. Immer wenn ich Nein denke, sage ich Ja. Eigentlich müssen die schon da sein. Ich gehe nicht mit. Ich höre mir nicht den ganzen Nachmittag dieses Erinnerungsgejaule an. Der leidet doch hochgradig am Kriegskameradensyndrom, dieser Herr Buch. Ich habe Kopfweh. Es ist so heiß, so schwül. So drückend, Sabine. Ich kann nicht. Und wenn ich die Wahrheit sage, dass du dich am wohlsten fühlst, wenn es schwül ist und drückend? Wenn andere kaum noch schnaufen können, lebst du doch auf. Du willst mich verraten. Das ist dieser Klaus. Der hat dich ganz schön verdreht. Zum Glück kommen die gar nicht. Gesegnet sei die Flaute. Die Schwüle. Die drückende Weltuntergangsstille. Ach, Helmut. Dich aus einem Sessel herauszubringen, wird allmählich ganz schön anstrengend. Dann lass mich einfach sitzen, Sabine. Wir sind doch im Urlaub hier. Eben. Aber rumsitzen, das tust du doch zu Hause schon. Ich war immer gegen diese Promenade. Das ist die Quittung. Du hast dich infiziert, du fieberst. Haben wir überhaupt genug Sprudel hier? Die trinken doch tatsächlich nur Mineralwasser. Und wie sie das trinken, die machen da Unterschiede wie zwischen Riesling und Ruländer. Sprudelkultur. Ich werde nicht rückfällig werden, hat er gesagt, als du ihm eine Zigarre angeboten hast. Wie wenn Rauchen ein Verbrechen wäre. Wie der mich angestarrt hat. Halb Mitleid, halb Abscheu. Selten hat mir eine Zigarre so gut geschmeckt. Sein Horror war ausgesprochen genussfördernd. Könnte gelogen sein, mein Herr. Ich habe dich beobachtet. Deine Gänsehaut an Hals und Wange. Dein Gram- und Kummersignal. Stimmt, Sabine, ich geb's zu. Die erschütternde Teilnahme dieses Erinnerungssportlers hat mir eine Zigarre verdorben. Schon deshalb... Dieser Klaus Buch wird mir keine zweite Zigarre verderben. Sag doch nicht immer dieser Klaus Buch. Er tut dir gut. Dir vielleicht. Du machst einen etwas bezirzten Eindruck. Du sprichst von ihm schon wie die Blume vom Wind. Dazu hätte ich auch etwas zu sagen. Bitte? Die können jede Sekunde da sein. Diese Hose ist einfach zu warm. Geh du mit den Segeln, bitte. Sei doch nicht so negativ. Ich bin's doch so gern. Gibt's halt ein Gewitter, Herr Negativ? Frag deinen Klaus, Frau Positiv. Ich frage dich. Ich frage überhaupt nur noch dich. Ich rede nur noch mit dir. Ich verlerne alle anderen Sprachen der Welt, außer der deinen. So. Ich dachte, das sei schon so. Ich bin also weiter als du. Ich verstehe schon lange keinen Menschen mehr außer dir. Abgegrast hast du sie mit deinen Blicken. Du ihn. Du bist verloren. Vielleicht gefährdet? Aha, lass uns aufpassen. Wir sind doch schon weiter als die. Du vielleicht. Wehr dich doch gegen die Verführung durch die Familie Buch. Auch wenn das, was sie tun, das Richtige wäre. Lass uns beim Falschen bleiben. Fanatiker. Das Falsche ist vielleicht das Richtige jetzt. Ich spür's. Du begreifst noch nicht, was passiert ist. Wir sind entdeckt. 11 Jahre lang hatten wir es schön hier. Jedes Jahr 4 Wochen ohne Kollegen, Quatsch und Tratsch. 4 Wochen vollkommene Heimlichkeit in Zürns Ferienwohnung. Mit dir. Dieser Klaus Buch ist nur der Anfang. Sie haben das Mittelmeer satt, hat sie gesagt, seine Trophäe. Sabine, wir müssen weg, sofort. Warum sind wir denn an den Bodensee 11 Jahre lang? Weil alle, die wir nicht mehr aushalten... Die du nicht mehr aushältst. Du auch, dachte ich. Weil die ans Mittelmeer gehen, sind wir hierher. Wenn die jetzt alle das Mittelmeer satt haben. Kiederlin, Baumgärtel, Maurer, Seifritz, oh Sabine. Auf nach Island. Ach Sabine. Dieser Klaus Sag hat... Sag doch nicht immer dieser Klaus. Von jetzt an sagst du einfach Klaus. Von jetzt an sage ich Klaus. Lieber Klaus, werde ich sagen, wenn der hier eintritt. Lieber Klaus, sehr freundlich von dir, uns zum Segeln einzuladen, aber was mich angeht, ich kann nur für mich sprechen, nicht aber für Sabine. Sobald jemand zu mir freundlich ist, spüre ich, dass ich nicht mehr so freundlich bin, wie ich einmal war. Ich glaube, ich scheine jetzt freundlicher, als ich bin. Manchmal tut's mir sogar richtig leid, dass ich nicht so freundlich bin, wie ich scheine. Also, trau mir bitte nicht um deinetwillen. Am besten, du gehst sofort wieder. Wir haben uns nicht getroffen. Adieu. Wenn es dir gut tut, ja, ich fliehe. Wer sich mir in den Weg stellt, wird... Ich will mich nicht aussprechen. Mein Herzenswunsch ist zu verheimlichen. Diesen Wunsch habe ich mit der Mehrzahl aller heute lebenden Menschen gemeinsam. Wir verkehren miteinander wie Panzerschiffe nach nicht ganz verständlichen Regeln. Der Sinn dieser Regeln liegt in ihrer Unvernünftigkeit. Je mehr ein anderer über mich wüsste, desto mächtiger wäre er über mich. Hoffentlich mögen die Gammertinger. Bist du einverstanden mit meiner Rede? Bist du einverstanden mit meinem Rock? Also, noch nie in meinem Leben mochte ich dieses Wort. Bezirzt. Ich habe bezirzt immer verabscheut. In jeder Form. Und jetzt muss ich es gebrauchen. Du zwingst mich dazu. Du bist bezirzt. Von diesem, entschuldige, von Klaus. Abgegrast hast du sie mit deinen Blicken. Dann darf ich doch erst recht nicht auf ein Boot mit denen. Mein Gott, Sabine, auf eine Jolle, ich bitte dich. Er will uns doch nur auf dem Boot haben, dass er uns seine blonde Trophäe noch ein bisschen aufdringlicher präsentieren kann. Ein bisschen ausgezogener, oben ohne, Sabine, ohne mich, endgültig aus. Amen. Schwächling. Nicht schimpfen, schützen. Aber bitte, wenn du segeln musst, musst du segeln. Ich muss nicht. Ich muss nicht, aber ich mag. Ich muss nicht und ich mag nicht. Geh allein. Klaus will aber dich. Zu mir kann er nicht, weißt du noch, sagen. Und wenn du die blonde Trophäe nicht aushältst, dann... Wir ziehen die Vorhänge zu. Frau Zürn soll sagen, die Heims haben plötzlich weg müssen. Dein Bruder hat uns abgeholt. Deinem Vater geht's nicht gut. Hör auf. Dann hocken wir hier, im Trüben, in der Hitze, in der Schwüle und schwitzen vor uns hin. Das fände ich toll. Bloß keine Leute mehr, Sabine. Dann ist alles gut. Ich halte es aus mit dir eine Ewigkeit. Und gern. So gern. Dazu hätte ich auch noch etwas zu sagen. Herein! Sowas von einem impotenten Sack, dieser See. Am Morgen so ein halbes Lüftchen aus. Mehr kann er nicht pro Tag. Wir sind praktisch hergerudert. Ein Glas Sprudel vielleicht? Ganz einfacher Gammertinger. Oh, danke, Sabine. Danke. Gammertinger, den schätzen wir sehr. Zum Wohl. Zum Wohl. Gut, der Kammertinger. Was? Sehr gut. Wie lange kommt ihr schon hierher? 11 Jahre. Und immer hier? Och, meistens ist man ja doch am Wasser. Wir kämen ja wirklich nicht mehr hierher, wenn Hel nicht dieses Buch schreiben möchte. Ach, Sie schreiben ein Buch. Sie? Mensch, Sabine. Wenn wir auf meinem Boot wären, würde ich das sofortige Du befehlen. Helmut, du befiehlst hier. Befiehl uns das Du. Mit Sprudel? So ein Sprudel aus der Tiefe des Gesteins hat tausendmal mehr Geist als jeder Wein. Erdgeist. Tiefendimension. Versetzt mit Kohlensäure. Also jetzt, komm, fang an, das Du. Helene. Hel. Klaus hat meinen Namen modernisiert. Ist sie vielleicht eine Helene? Los jetzt. Noch einmal. Hel. Helmut. Und Kuss. Sabine, das machen wir besser. Komm. Sabine. Klaus. Du schreibst also ein Buch, Helene. Das macht er mit Fleiß. Entschuldigung, ich bin, glaube ich, nicht modern. Hel. Ja, sie schreibt ein Buch. Nur so eins per Tonband. Es wird heißen Großmutters Mund. Hel fährt in die Dörfer im Hinterland. Er fragt beim Bürgermeister die 5 ältesten Frauen. Von denen sucht sie die 3 flottesten aus. Die lässt sie reden auf Band. Was die noch im Koppe haben an gutem Rat und alter Zeit. Großmütter sind in. Sie hat schon 37 Bänder voll Großmütter. Hoffentlich geht das Buch dann besser als meine Kräuterfibel. Ja, red nicht, Süße. Deine Fibel ist der Dauerbrenner. Die wird uns nähren auf den Bahamas bis ins 90. Jahr. Tja, Leute, wir hoffen, diesen toten Tümpel samt der ganzen betonierten Republik demnächst hinter uns lassen zu können. Adieu, Betonistan. Hello, Bahamas. Da wartet ein Passat auf uns. Steif, frisch, beständig. Könnte sein, dass hier auch noch etwas kommt, heute. Ja, das ist doch prinzipiell lahm hier. Helmut, wie viele Schülerinnen hast du eigentlich schon gebumst? Sabine, es ist immer besser, man weiß Bescheid. Sobald das beichtet, ist doch alles gut. Also, Helmut, komm, und nicht so verklemmt. Ein bisschen mehr 20. Jahrhundert. Ich seh's. Ich war zu forsch. Entschuldige, Helmut. Wir haben uns 23 Jahre nicht gesehen. Ich dachte einfach an früher. Du, uns allen voran mit Nietzsche und so. Helmut. Was ist aus dir geworden? Ein Kleinbürger. Daran sehe ich, dass du noch der Alte bist. Immer so bizarr wie möglich. Ein Kleinbürger. Sehr gut. Du täuschst dich. Ich meine, was ich sage. Ich bin ein Kleinbürger und möchte nichts anderes sein. Wem das nicht recht ist, dazu der... Dazu hätte ich auch etwas zu sagen. Das nehme ich doch stark an, Sabine. Ich möchte alles wissen von dem Sternbild meiner Jugendtage. Ihr werdet sehen, nirgends redet sich so schön wie auf einem Boot. Das flott am Wind geht und jedes Wort mit dem Generalbass der Bugwelle begleitet. Nein? Also jetzt sag doch, dass ich das hübsch gesagt habe. Das hast du hübsch gesagt. Sie mag mich nicht mehr. Deine Schuld, Helmut. Du hast sie beeindruckt. Bezirzt hast du sie. Ja, ja, das mag sie. Dass einer nichts sagt. Schweigen. Toller Trick. Was, Sabine? Wir zwei müssen die Mühle am Gehen halten und unsere 2 Gefährten üben sich in klotzigem Edelschweigen. Auch wenn es nicht gerade ein Trick ist. Er weiß auf jeden Fall, was er tut, wenn er schweigt. Sie auch? Oh ja. Ich finde es gemein, anderen zu zeigen, dass man sie nicht braucht. Dieses in sich ruhen, widerlich. Es spricht doch nicht gegen einen, wenn man andere braucht. Selig sind, die es nicht allein aushalten. Sabine, du formulierst meine Religion. Hat er eigentlich getanzt früher? Warum? Tanzt er nicht mehr? Keinen Schritt. Heute Abend gehen wir tanzen. Aber ja, Helmut, heute gibt es Tänze, da tanzt jeder allein. Genau das, was du brauchst. Wir zwei tanzen miteinander, Sabine. Du glaubst nicht, wie ich mich darauf freue. Hill und Helmut können so lange philosophieren. Du glaubst nicht, wie ich mich darauf freue. Ach, danke. Ich auch. Aber die Segelei findet statt. Ihr werdet sehen, wie wir zusammenfinden, wenn das Boot uns wiegt. Helmut, alles Schroffe, Unvereinbare, es verflüchtigt sich. Die Natur, Herr Nietzsche. Vergessen Sie nicht aus, was Sie sind, Herr Professor. Weißt du noch? Tübingen? Als ich versuchte, hinter dir herzustudieren. Und dann schaffte ich noch vor dir den Absprung. Ohne Prüfung zwar, aber ich hatte den Job in Edinburgh. War nachher zwar Essig, aber immerhin. In Tübingen war ich eine Abschiedswoche lang der große Mann. Weißt du noch? Auf dem Marktplatz. Am Brunnen. Die Geranienkisten. Weißt du das noch, Helmut? Wir glauben dir auch so, dass dein Gedächtnis noch jugendlich frisch ist. Mich darfst du nicht fragen. Ich weiß nichts mehr. Hinter mir ist Friedhof. Erzähl doch. Was war mit den Geranienkisten? Das war unheimlich gut. Die Geranienkisten standen auf der Mauer des Marktplatzbrunnens. Helmut befahl mir, im Marktplatzbrunnen zu baden. Wir mussten zwei dieser Kisten herunternehmen. Dann zog ich mich aus. Nackt. Und siehe da, die Theologiestudentin. Helmut, du weißt doch, die mit dem Marika-Röck-Gesicht und der gestickten Bluse. Also jetzt tu doch nicht so, Helmut, die kannst du nicht vergessen haben. Mit so halblangen nach innen gedrehten Haaren und oben auf den Haaren ein Zopf, der dann links und rechts in ihnen verschwunden ist oder aufgehört hat. Helmut, du warst doch hinter der genauso her wie ich. Tu nicht, als sähst du die nicht genau vor dir. Vielleicht sagst du einfach, was mit der war. Warum erwähnst du sie überhaupt? Die hat sich umgedreht. Und? Als ich mich auszog. Sie hat sich umgedreht. Ich zieh mich aus. Splitternackt. Und die dreht sich um. Aha. Sie war aus Worms. Richtig. Oh, Helmut, genau, die war aus Worms. Dieser Tod, natürlich war die aus Worms. Die war sowas von aus Worms. Mein Gott, war die aus Worms, Helmut, was? Hast du es gehört, Sabine? Die hat sich umgedreht und war aus Worms. Naja, Mädchen, daran kannst du dich rühren. Die war aus Worms. Was, Helmut? Oh, Helmut. Helmut. Jetzt bleibt mir gleich der Schluck im Halse stecken, wenn du mir so zuschaust. Trink nicht so viel. Das ist schon einmal passiert, ja. Dem großen schwedischen Philosophen Emanuel Swedenborg ist das passiert. Der hat, als er schon über 50 war und ein berühmter Mann, einmal allein in seinem Zimmer in einem Londoner Hotel zu Abend gegessen. Plötzlich hat er in einer Ecke seines Zimmers einen Mann wahrgenommen, der in dem Augenblick zu Swedenborg herüber sagte: Ist nicht so viel. Und? Wie hat der Philosoph reagiert? Von dieser Stunde an nahm er nur noch eine Semmel in gekochter Milch zu sich und viel Kaffee, den aber unmäßig süß. Bitte, Hill, merkt ihr den Namen, der interessiert mich. Eine Semmel pro Tag oder pro Mahlzeit? Keine Ahnung. Schade. Alles merkst du dir. Den Namen, die Nationalität, die Lokalität, die Bestandteile. Und dann vergisst du die Mengenangabe. Hier begreifst du das? Helmut ist eben nur an Qualität interessiert. Aber ohne genaue Quantität gibt's doch keine Qualität. Trink nicht so viel. Helmut. Sabine, du auch. Jetzt trinke ich gleich Sprudel. Dieser stumme Vorwurf geht mir an die Nieren. Stumm? Na, also. Klaus ist ein Gesundheitsprofi. Ihr habt die nie im Fernsehen gesehen? Wir kommen so gut wie nie zum Fernsehen. Wir lesen einfach zu viel. Irgendwie ist das für mich beruhigend, dass es noch solche Menschen gibt. In deinem Buch Aufzählung des Grünen heißt es, Leser sind die grüne Lunge der Menschheit. Hill, du kennst mich auswendig. Ich glaube, du magst mich doch noch ein bisschen. Und was liest ihr denn da immer abends? De Sade. Masoch auch. Ihr seid mir so zwei. Das stimmt, ja. Helmut ist seit Jahr und Tag dabei, ein Buch zu schreiben. Die Schule frisst ihn einfach auf. Und in den Ferien, ich hätte nie ein Buch geschrieben. Er hat mich praktisch dazu gezwungen. Ich habe auch gar keins geschrieben. Pfarrer Künzle ins Neudeutsch übersetzt. Wobei im Gott steht, Natur eingesetzt. Kennt ihr Hut und Uchut? Nein. Deswegen kommen wir doch überhaupt in diese Gegend. Um den Pfarrer Künzel besser zu verstehen. Aber Klaus plant jetzt ein großes Bodenseebuch. Lass Europa aus dir trinken. Wie bitte? So soll es heißen, das Buch. Lass Europa aus dir trinken. Wunderschön. Bitte, glaub jetzt bloß nicht, ich sei ein fleißiger Mensch geworden. Du bist ein fanatischer Arbeitsmensch geworden, stimmt's? Stimmt. Wenn er liest, er kommt von keiner Seite als der zurück, der die Seite aufschlug. Schön. Ich komme da schon lange nicht mehr mit. Das kennst du ja, Klaus, dass er einen spüren lässt, man komme nicht mehr mit. Seine Spezialität. Ich glaube, wir zwei kennen ihn. Herr Sinz, bist du auch so gegen Arbeit? Nur Leute, bei denen es erotisch nicht stimmt, brauchen Arbeit. Dazu hätte ich auch etwas zu sagen. Arbeit ist Ersatz für Erotik, sagt Klaus Buch. Ich gehe sogar so weit. Das Erotische ernst genommen ist seinerseits die Vernichtung des Arbeitswillens. Wer leben will, darf sich nicht an Arbeit verlieren. Arbeit macht unfähig zur Liebe. Stimmt's? Oder magst du mich nicht mehr? Er redet da ein bisschen viel darüber. Das ist aber auch sein einziger Fehler. Heißt das, sonst bin ich ganz gut? Es geht. Das gibst du zu? Ja, das gebe ich zu. Du bist 18 Jahre jünger als ich. Hast du zu klein? Er muss immer darüber reden. Aber das ist sicher bloß Neid, weil ich es nicht so gut kann. Du magst mich nicht mehr. Gell? Mein Gott, ist das schön bei euch. Weißt du, Helmut, du hast für mich immer etwas Entferntes, Unnahbares, Einschüchterndes gehabt. Heute essen mindestens 75.000 Leute nach meinen Büchern. Jetzt halte ich dich aus, Junge. Klaus sagt, das Höchste, was der Mensch erreichen kann, ist einen Schwindel in die Welt zu setzen, der Hand und Fuß hat. Ja, sowas wie die Pfahlbauten, die Jungfräulichkeit Mariens, die Psychoanalyse. Oder Klaus Buchs Wunder der Diät. Und doch ist es ein Unterschied. Wenn man, was man macht, selber als Schwindel bezeichnet und wenn das ein anderer tut. Das hat man davon, dass man so ein rohes, junges Ding heiratet. Hertha hatte viele Fehler. Eine ironische Bemerkung, die ich über mich mache, gegen mich anzuwenden, das hätte sie nicht getan. Du magst mich nicht mehr, gell? Helmut, kennst du das Gefühl, eine Küchenschabe zu sein? Ich sehe es, du kennst es nicht. Helmut hat mich ganz schön zappeln lassen, damals. Weißt du noch? Doch, doch. Weil meine Eltern ein protziges Haus am Hang hatten, mit Zwetschgenbäumen und Brombeerwildnis. Helmut hat jeden Besuch bei uns verweigert. Sogar Mitschüler hat er aufgehetzt, nicht mit mir heimzugehen. Auf Klaus Buchs Kinder- und Hausmärchen. Du warst ein Klassenkämpfer. Das ist er nicht mehr. Damals habe ich natürlich seinen geheimen Hass gegen unser Haus nicht begreifen können. Ich habe gedacht, du hast was gegen mich persönlich. Wenn ich nicht bei der Gruppenunanie hätte beweisen können, dass ich es penismäßig mit jedem anderen aufnehmen kann, ich wäre verzweifelt damals. Aber die habe ich ganz schön in den Winkel gestellt. Penismäßig. Oder? Helmut. Helmut. Das musst du doch zugeben, oder? Penismäßig. Helmut. Verstehst du? Sicher, ja, sicher, sicher. Was soll ich dir noch sagen? Da ich nichts mehr weiß, muss es genügen, dass ich zustimme. Was? Das weißt du nicht mehr? Einer der schönsten Augenblicke unseres erotischen Vorfrühlings? Im Keller von Rolf Eberle. In der Rotenwaldstraße. Als wir es wieder einmal probierten. Also Klaus, ich weiß nicht, ob das interessiert, was du dir... Natürlich, erzähl nur. In Rolf Eberles Keller. Wir waren alle ganz schön am Reiben. Es war ja dunkel. Licht durften wir nicht machen, sprechen auch nicht. Also alle tief drin im Pursuit of Happiness. Wir glaubten, wir hätten alle schon unsere schmerzhaft schöne Lust in Betrieb. Da hörten wir plötzlich Helmuts Stimme ganz, ganz leise sagen, jetzt bin ich ans Pure kommen. Ach, wie lieb. Ha, ha, ha, ha, ha. Jetzt bin ich ans Pure kommen. Jedem war klar, dass es unserem Haha zum ersten Mal gelungen war, seine Vorhaut über die Eichel zu schieben. Mein Armer. Kompliment, Klaus. Du siehst, Sabine glaubt schon, was du erzählst, sei tatsächlich passiert. Ist es nicht? Spielt das wirklich eine Rolle? Das enttäuscht mich aber, Helmut. Dass du diese rührenden Kindheitsmomente nicht mehr wahrhaben willst. Ich weiß nur noch, dass du ein Vollballonrad hattest. Das ist alles, was ich noch weiß von dir. Du hattest ein Vollballonrad. Das stimmt. Mensch, Helmut, ich habe schon fast gefürchtet, du willst mich nicht mehr kennen. Das Vollballonrad hatte weiße Reifen hier und eine Stromlinienlampe. Ich habe dich gehasst wegen dieses Rads. Nur weil du dieses Rad hattest. Euer Haus war mir egal. Mein Vater war Kellner im Hindenburgbau. Oh, wie schön. Du warst ziemlich isoliert wegen dieses Rads. Dadurch ist deine Fantasie angeregt worden, möglicherweise auch sexuell. Jeder kompensiert. Möglicherweise auch sexuell. Das klingt ganz schön gemein, mein Freund. Um diesen Punkt werde ich mit dir ringen. Dass du die heiligsten Momente unserer Kindheit zum Hirngespinst machen willst, das lasse ich dir nicht durch. Solche Kindheitsflämmchen tritt man nicht einfach so aus. Also gut, lassen wir ihm seine Infantilkreation. Und jetzt? Luft. Bitte nicht. Helmut kann es gar nicht feucht, warm, stickig, schwül genug sein. Wie dir das hier aushält im Anzug. Helmut, du brauchst Tropen. Ich leide unter kalten Fersen, immer. Jetzt auch? Ja. Da muss man was dagegen tun. Wie oft bummst du noch, Sabine? Sagen wir mal, pro Woche. Helmut, bitte. Hil, ich glaube, da sind wir an zwei echt Verklemmte geraten. Ja, ja, ja, ja, und bitten, so bleiben zu dürfen. Hil, ich glaube, die brauchen uns. Schönes Gefühl. Ihr müsst gerettet werden, das spüre ich. Ihr seid ein im Erlöschen begriffenes Ehepaar. Stimmt's? Mensch, Sabine, ich sehe dir das an, du willst raus aus diesem Ehesarg. Helmut, ich will dich nicht beschämen. Die alte Küchenschabe. Nichts gewesen, nichts geworden. Du mindestens Studiendirektor in irgend so einem ehrwürdigen Bildungsschuppen. Ich will doch nicht den tollen Body spielen. Meine erste Frau habe ich am Schluss noch einmal pro Woche gebumst. Sowas von herunter war ich. Jetzt schaut ihn euch an. Sitzt er nicht da wie das leibhaftige 19. Jahrhundert? Schnauft mit offenem Mund. Den Blick erlösungssüchtig nach schräg oben. So schwül wie heute war es in 11 Jahren nicht. Das Gewitter kann nicht mehr weit weg sein. Schön wär's. Dann machen wir noch einen kleinen Turn. Helmut, jetzt sag mir bloß, wie hat der Physikpauker immer gerufen im Parterre? Welcher Physikpauker? Mensch, Helmut, der immer gebrüllt hat, das Untergeschoss gehört mir oder so ähnlich. Ich brauche den Satz. Wenn du nicht ganz genau den Satz hast, hast du gar nichts. Ein Wort an der falschen Stelle und der Satz ist taub, tot. Sobald du das Wort an die richtige Stelle kriegst, Sesam, öffne dich. Der Pauker steht da, brüllt. Du stehst da, alles klar. Jetzt hilf mir doch, Helmut, bitte. Jetzt hilf ihm doch, bitte. Seht ihr nicht, wie er leidet? Er wird schon ganz blau vor Erinnerungssauerstoffknappheit. Der ganze untere Stock gehört der Physik. Ja, ja, der ganze untere Stock gehört der Physik. Das war er. Der ganze untere Stock gehört der Physik. Mensch, Helmut. Warum fällt dir das gerade jetzt ein? Der ganze untere Stock gehört der Physik. Das ist ein Satz, Sabine. Wir vergehen hier vor Gewitterschwüle. Und unanbringbarem Lebensüberfluss. Und da ein wunderbares Wetterleuchten, da zeigt sich der Satz, der ganze untere Stock gehört der Physik. Danke, Helmut. Sabine, ich glaube, du hast einen wahnsinnig lieben Mann. Schluss jetzt. Das ist nur das Wetter. Ihr kennt das noch nicht so, hier vor Gewittern, wenn die Luft so ganz dick wird und warm, dass du glaubst, sie fasst dich an. Die Luft, die greift richtig nach einem, vor einem Gewitter hier. Stimmt doch, Sabine? Helmut ist ein Gewitterstimmungsspezialist, das stimmt. Wenn alle kaum mehr können, lebt er auf. Heute aber nicht. Stimmt. Heute nicht, Helmut. Was ist denn? Er sieht aus, als friere er. Hell, findest du nicht auch? Er friert. Ich würde ihm so gern helfen. Es ist ihm unangenehm. Leider. Helmut, ist dir das unangenehm, wenn Hell dir hilft? Los, lass es uns wissen. Alte Problemschraube. Wir stehen alle um dich herum wie um das Kind in der Krippe. Der untere Stock gehört der Physik, Helmut. Ist das klar? Stell dich endlich, Mensch. Du haust ja andauernd ab. Da ist das Leben und du rennst fort. Rennst du fort, Helmut? Ran, Sabine. Stopp ihn. Wirf dich ihm in den Weg. Wir gehen ihm auf die Nerven. Wir dürfen nicht nachgeben. Hill, bitte. Hier steht dein Leben auf dem Spiel. Allein fängt er sich nicht mehr, das sage ich euch. Jetzt schaut nur. Dieser Blick, als werde ihm Unrecht getan. Gleich springt er auf und... Achtung! Das kenne ich. Von Pferden. Keine falsche Bewegung jetzt. Er muss wissen, dass wir uns ihm in den Weg werfen. Er muss spüren, wir riskieren alles. Hell, du kannst es. Ja? Nur du. Ich weiß das. Ja. Du hast es in jedem Finger. In jedem Haar. Ja. Wenn du ihn berührst, ja? Elektrisier ihn. Ja? Da hilft nur ein Schock. Zeig ihm, wovon er wegläuft. Ja. Komm, los. Jetzt. Ja. Jetzt. Ja. Jetzt. Action. Ja. Ja. Ja. Jawohl, ran an ihn. Ja. Mhm. Oh. Entschuldige, Helmut. Klaus ist ein Dompteur. So ist er immer. Immer muss er dressieren. Verletzen. Leben tut weh. Basta. Der ist doch einfach feig. Ist das verboten? Das Gewitter müsste eigentlich schon da sein. Wir sollten unseren Gästen etwas anbieten, Sabine. Ja, aber was? Wir sind so unvorbereitet auf Besuch. Soll ich Frau Zürn fragen, ob... Du gehst mit Hell vor ins Dorf einkaufen, Klaus und ich gehen ans Wasser hinab, ziehen das Boot an Land, bevor der Sturm es herauswirft. Vielleicht reicht es sogar noch zu einem kleinen... zu so einem... Turn-Mensch. Ja. Helmut. Holt ihr das Futter, wir widmen uns dem Leben. Bis nachher. Ja, bis nachher. Und heute Abend wird getanzt, aber wie... bis die alten Pötte überkochen. Also, sei lieb, ja? Dazu hätte ich auch noch etwas zu sagen. Nachher, Schatz. Sabine ist eine echt brutale Frau. Ich sehe ganz klar, dass du das nicht mehr merkst. Das ist das Problem. Sie bringt es nicht mehr. Für dich. Auch die brutalste Frau kann in unserem Alter eine Gefahr sein, wenn sie es nicht mehr bringt. Auch Hel könnte eine Gefahr für mich werden, wenn sie es nicht mehr bringt. Aber sie bringt es noch. Und wie? Hel ist für mich ein Challenge. Sie ist zu viel für mich. Ich schaffe sie nicht. Ich kämpfe um sie. Tag und Nacht. Das hält fit, klar. Das Leben braucht den Reiz, sonst erlischt es. Bei Lebzeiten. Beim ethischen, moralischen ist das vielleicht anders. Das Geistige, das kann vielleicht die Spannung aus sich selber erzeugen. Weiß ich nicht. Bis dahin fällt. Junge. Das Lebendige braucht den Stoß. Das ganz Neue. Dem Lebendigen kann nichts neu genug sein. Je neuer, desto lebendiger. Das total Unvorhergesehene, das ist das Lebendige. Komm mit auf die Bahamas, Helmut. Sobald ich hier das Mietshaus am Laufen habe, hau ich ab mit Hel. Helmut, wenn du mitkommst auf die Bahamas, sind wir beide gerettet. Da kannst du alles in der Badehose erledigen. Was gibst du auf hier? An welcher Schule bist du eigentlich? Am EBLU. Oh, gratuliere. Naja, du warst eben immer spitze. Klar. Trotzdem wage ich es, weitgehende Vorschläge zu machen. Ich behaupte, es sei nötig. Du musst gerettet werden. Du brauchst mich, Helmut. Das spüre ich. Deshalb vorher meine Frage, wie oft bummst du Sabine? Ich will dich doch nicht beschämen, Mensch. Mensch, Helmut. Mit mir kannst du reden. Wenn du willst. Ich finde einfach, wir sollten, bevor wir 60 sind, noch einmal vom Stapel laufen. Ich weiß nicht, ob du das richtig siehst. Sabine und ich sind so, wie wir sind, durchaus, wie soll ich sagen... Helmut, mach dir doch nichts vor. Du bist dir der Gefahr bewusst. Das spüre ich. Vielleicht hast du schon resigniert. Ich glaube das nicht. Ich glaube eher, du spielst dir diese Resignation vor. Wenn es aber einmal ernst wird, wirst du schreiend zu fliehen versuchen. Zu spät. Dann bleibt nur noch eine Kurzschlusshandlung. Jetzt können wir den zweiten Stapellauf noch gemeinsam planen, dass er gelingt, ohne Wunden. Mein Angebot ist nicht barmherziger Art. Der pure Egoismus. Mach du von mir Gebrauch. Dann mach ich von dir Gebrauch. Bloß keine Scham. Ein einziges Mal. Zwei Männer helfen zusammen und erringen einen ungeheuren Sieg. Bleibt jeder für sich, muss er sich durchschwindeln. Auf seine eigene miese Art. Beute machen. Beute in Sicherheit bringen. Beute verzehren. Wieder Beute machen. Es geht los. Was geht los? Der Sturm. Jetzt kannst du den See erleben. Fabelhaft, Helmut. Er oder wir? Vielleicht unterschätzt du den See. Wir beide, Helmut. Wir machen diesen Teich zur Schnecke. Oder er uns. Yippie, Lucy in the sky. Wir zwei sind die Größten. Ich schwör's dir. Uns will das Leben. Ich hol dich heraus aus deiner Flaute, Junge. Dich richtig wieder her. Du wirst sehen, einem Jahr kennst du dich nicht wieder. Du bist kurz vor dem Versacken. Ich schau da nicht zu. Dich törn ich an, Mensch. Dir mache ich einen Appetit in den Leib, dass du senkrecht in die Luft gehst. Wetten? Herr Studiendirektor, auf geht's. Komm! Ja, ich komme. Ich komme schon. Ich möchte auch rauchen, wenn das geht. Entschuldige. Tja, bitte. Seit 6 Jahren. Die erste Zigarette. Klaus hat es mir abgewöhnt. Soll ich noch einmal zu Frau Zirn hinüber und fragen, ob sie was gehört hat? Klaus ist ein erstklassiger Segler. Herr Zorn sagt, auf einer Jolle, bei einem Sturm, der bis zu Windstärke 7 ging, das sei Wahnsinn. Aber warum ist er überhaupt mit? Mein Mann hasst Segeln, überhaupt Sport. Klaus setzt sich durch, das kenne ich. Ich begreife das nicht. Das passt nicht. Er war so gegen dieses Segeln. Das ist doch wie wenn dein Mann ihm ein Pulver in den Wein geschüttet hätte. Mein Mann geht nicht auf ein Segelboot, das tut er nicht. Mein Gott, und auch noch bei einem Sturm. Die sind einfach abgetrieben worden. Irgendwo sind sie an Land, trocknen ihre Kleider, rufen an. Wenn ich das nur begreifen würde. Ich kenne doch meinen Mann auf ein Boot, eine Jolle. Nie, niemals. Das ist Klaus. Klaus setzt immer seinen Willen durch, wie ein verzogenes Kind. Er ist ein verzogenes Kind. Jeder Mann ist ein verzogenes Kind. Windstärke 7. Eine Jolle. Wahnsinn, sagt der Zorn. Im Vorzimmer des Verlegers, da kriegt Klaus die Panik. Windstärke 7, das reizt ihn. Mit einer Jolle, ja? Mit der kann er umgehen wie mit seiner rechten Hand. Ich hätte nicht weggehen dürfen, ich habe das gewusst. Ich hätte ihn nicht mit Klaus allein lassen dürfen. Das kann nicht gut gehen, diese zwei. Komm, wir fangen an. Ich habe Hunger, du nicht? Du musst doch Hunger haben. Die zwei hocken in einer Schweizer Wirtschaft und trinken. Reden über uns, wie wir im Bett sind und so. Und wir fasten. Ist ruhig. Bitte. Die lachen uns aus nachher. Na, iss doch, wenn du Appetit hast. Ich hab sogar Hunger. Meinst du, der Wein würde mir auch schmecken? Bitte, bedien dich. Oh. Ihr seid beneidenswert. Helmut und du. Eine solche Harmonie. Von Helmut geht so viel Ruhe aus. Muss schön sein, so ein ausgeglichener Mann neben einem, durch nichts draus zu bringen, weil er glücklich ist. Mit dir. Du mit ihm. Und ich habe geglaubt, glückliche Ehen, das gibt's nicht. Was spürst du, wenn Klaus dich anschaut? Ich weiß nicht, was du meinst. Wenn ein Mann einen anschaut, weiß man, was er denkt. Durch einen Mann siehst du durch wie durch ein leeres Marmeladeglas. Wenn Helmut mich anschaut, merke ich, dass ich überhaupt nicht existiere für ihn. Es gibt mich nicht. Ich beklage mich nicht, Sabine. Ich finde das toll. Deinetwegen. Du hast einen Mann, der nur dich sieht. Sonst nichts. Wenn Klaus eine Frau anschaut, will er nur wissen, ob er die kriegen könnte. Jede. Eigentlich will er jede. Wenn er eine angeschaut hat, sagt er mir, ob er die kriegen könnte oder nicht und ob er die will oder nicht. Interessiert es dich, was er über dich gesagt hat? Nein, eigentlich nicht. Habe ich mir gedacht. Wir haben, nachdem wir euch auf der Promenade getroffen haben, nur noch über euch geredet. Und ihr? Du, ich weiß nicht mehr, worüber wir geredet haben. Über alles Mögliche, wie immer. Das sage ich doch. Unerschütterlich. Für mich seid ihr ein klassisches Paar. So langweilig, wie du uns siehst, kommen wir uns gar nicht vor. Ach, Sabine, ich sage alles falsch. Ich beneide euch doch. Klaus ist ein etwas unsteter Mensch. Klingt nicht gleich wieder negativ, oder? Nichts Kritisches über Klaus, wenn er nicht dabei ist. Habe ich ihm versprochen. Versprechen müssen. Ich darf ihm alles ins Gesicht sagen. Tue ich auch. Oh je, da fliegen ganz schön die Fetzen. Aber kein Wort über ihn, wenn er nicht da ist. Habe ich schwören müssen. Klaus ist eben nicht so sicher, so in sich ruhend, so unerschütterlich wie Helmut. Schade, dass ihr nicht über uns gesprochen habt. Hätte mich schon interessiert, was Helmut über mich denkt. Aber er denkt eben gar nichts über mich. Basta. Wir dagegen. Was haben wir alles geredet über euch? Mein Gott, Sabine. Das hättest du hören sollen. Klaus über dich. Klaus ist ja ein... Prost. Wenigstens Durst könntest du haben. Bitte sag Klaus nicht, dass ich etwas getrunken habe. Er hasst Alkohol. Jede Menge Hasch. Keinen Tropfen Alkohol. Ich finde euren Wein sehr gut. Im Kühlschrank ist noch mehr. Oh. Wir müssen nicht über Klaus und Helmut sprechen, wenn du nicht willst. Also, ich muss nicht. Ich hab Angst. Du unterschätzt Klaus wirklich. Du hast ihn nie an der Pinne erlebt. Er geht mit einem Boot um wie du und ich mit Messer und Gabel. Klaus ist ein Naturneurotiker, wenn es sowas gibt. Jetzt sage ich auch schon Wörter, ohne zu wissen, was sie heißen, wie Klaus. Nichts Kritisches über Klaus, klar? Ach, wir sollten überhaupt nicht immer über die Männer reden. Vergessen wir die Männer, Sabine. Vor allem unsere Männer. Wenn die nicht kommen, gehen wir aus. Du und ich. Am liebsten würde ich von jetzt bis Mitternacht noch einen seriösen Menschen unglücklich machen. Trink halt was, Mensch. Ich suche einen, der genauso blöd dran ist wie ich. Dass ihr nicht über uns gesprochen habt, finde ich hart. Ehrlich. Ich hätte Helmut ganz gern ein bisschen geritzt. Seinen Ruhepanzer, verstehst du? Nichts Böses. Nur so ein bisschen an den Sockel geklopft, auf dem er steht. Er ist ja schon ein bisschen sehr erhaben. Du, ich habe mich doch hoffentlich nicht in deinen Mann verguckt. Wäre das schlimm? Ehrlich? Also, überhaupt nicht. Ist doch ganz natürlich, oder? Ist doch schön. Schade, dass dich Klaus nicht reizt. Sonst hätten wir tauschen können. Ich würde wahnsinnig gern mal tauschen. Jetzt schaust du wie ein Einzelkind, das zum ersten Mal auf den Spielplatz kommt. Bist du ein Einzelkind gewesen? Nein. Nicht sauer, gell? Bienchen. Aber wieso denn sauer? Ich bitte dich. Du schaust so unlebendig. Entschuldige, versteinerst du jetzt? Ich habe einfach Angst. Mein Mann hat das nicht ausgehalten. Was? Klaus, dich. Euch. Darum hat er uns weggeschickt. Es ging zu weit, die Quälerei. Meine Schuld, mir hat's gefallen, wie Klaus ihn gequält hat. Das hat er gespürt. Gequält? Mit dir hat Klaus ihn gequält. Dich hat er benutzt, sich gerecht für früher, weil Helmut ihn wie eine Küchenschabe behandelt hat. Mein Mann ist nur deinetwegen mit auf dieses Boot. Oh, Sabine, Klaus wollte erst toll, heimzahlen, dass er dich hat. Das sollte Klaus büßen. Darum ist er mit ihm auf das Boot. Sabine, und wunderbar. Weil wunderbar. Klaus ihn von dir küssen ließ. Sabine, was für Geschenke. Und was hätte Klaus dir erst beim Tanzen befohlen? Was hättest du da erst tun müssen mit ihm? Das hat er nicht ausgehalten. Schon wie Klaus spricht, diese ganze krasse Art, dieser Stolz, so krass daherreden zu können, dieses Auftrumpfen mit der eigenen Unverblümtheit, dieses Angeben mit diesem bisschen Sauerei, das liegt meinem Mann nicht, das quält ihn. Er mag das nicht verzeugen. Mein Gott, er ist eben so. Und er möchte gern so sein dürfen, wie er ist. Aber inzwischen ist man, wenn man sich geniert, nur noch komisch. Und davor hatte er Angst. Ich habe das gespürt. Aber ich habe es mir nicht klar gemacht. Ich war selber zu sehr fasziniert von Klaus. Von seiner unverschämten Art. Ja. Ich gebe es zu, Hell. Ich bin... Helmut! Helmut! Helmut! Mein Gott, Helmut! Gott sei Dank, Helmut! Und wo ist Klaus? Dieser blöde Jan? Das war doch sicher seine Idee. kommst allein? Ja. Warum? Er wollte unbedingt einen kleinen Turn machen. Der aufkommende Sturm hat ihn so begeistert. Er war ganz wild, elektrisiert. Und dann? Furchtbare Böen. Wir brauchen Fahrt, dann können uns die Böen nichts anhaben, rief er. Mir erklärte er, vier auf und hol dicht. Aber warum bist du mit? Ihr seid gekentert? Nein. Siehst du, Klaus, das sage ich doch. Du hättest ihn zurückhalten müssen. Nein. Er wollte es wissen. Ich auch. Wir hatten keine Wahl. Offenbar. Wo ist Klaus, wenn ihr nicht gekentert seid? Es ging immer schneller. Ich hatte Angst. Ja. Ich rief umdrehen, zurück an Land. Er hat gelacht, gesungen, Lucy in the Sky. Wir rasten. Wir heben ab, brüllte er. Das Wasser schlug uns ins Gesicht. Wir hingen total schief. Im nächsten Augenblick wären wir gekippt. Das Wasser schlug schon herein. Er schrie, ich soll auch hinaufsitzen an den Rand. Ich schrie, hör auf, dreh um. Er hat nur gelacht und gesungen. Da habe ich ihm das Steuer aus der Hand geschlagen. Das Boot hat sich sofort aufgerichtet. Aber er war schon im Wasser. Er hat das Übergewicht gekriegt. Er hing so weit draußen. Ich habe ihn sofort nicht mehr gesehen. Ich habe gerufen, gebrüllt. Klaus ist sicher ein ausgezeichneter Schwimmer. Er hat mir vorher gesagt, wenn du über Bord gehst, nie gegen die Wellen schwimmen. 5 Kilometer mit den Wellen schaffst du leichter als 50 Meter gegen sie. Bei einem richtigen Sturm. Ich habe mich einfach auf den Bootsboden gesetzt. Das Segel schlug hin und her, aber das Boot trieb an Land. Ich bin in ein Haus. Die Leute haben mich hergefahren. Die Wasserschutzpolizei verständigt. Oh, Helmut. Helmut. Wie weit draußen wart ihr? Ich weiß es nicht. Nicht so weit. Wenn er an Land gekommen wäre, hätte er angerufen. Du brauchst dringend einen Calvados. Oh, für mich nicht, danke. Ich brauche einen. Ich auch. Calvados. In Montpellier habe ich Calvados getrunken. Vor 7 Jahren. Zwischen dicken Mauern. Ich mache uns Kaffee. Mein Gott, ist dieser Calvados gut. Rauch doch. Rauch doch, lieber Helmut. Ich mag das, wenn du rauchst. Es ist gemütlich. Rauch doch. Rauch doch. Nein, danke. Wenn er an Land geschwommen wäre, hätte er angerufen. Klaus würde wahrscheinlich sagen, das Leben geht weiter. Ich weiß nur nicht wie. Furchtbar, wie man sich gleich leid tut. Klaus hat einmal gesagt, du musst mich nur mögen, solange ich lebe. Für mich lebt er. Jetzt bin ich die Einzige, die trinkt. Er lebt. Aber dann hätte er angerufen. Wie denn? Er weiß nicht, dass wir hier bei Zürns wohnen. Das weiß er. Der Name ist gefallen. Ein Name, der erwähnt wird, merkt sich Klaus. Es gehört bei ihm zur Witterung. Er bemerkt alles. Merkt sich alles. Der Name Zürn ist doch gefallen. Helmut? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich habe dich gefragt, Helmut, ob ich bei Frau Zürn etwas zum Essen holen soll. Ja. Aber du hast uns ins Dorf geschickt. Dann weiß er, wo er anrufen muss. Müsste. Es war nichts als Schinderei, Helmut. Jeden Tag 10, 12 Stunden an der Maschine. Auch wenn er nicht schreiben konnte. Ich muss auf dem Posten sein, hat er dann gesagt. Ihm ist alles, was er getan hat, furchtbar schwer gefallen. Deshalb hat er den Eindruck verbreitet, er arbeite überhaupt nicht. Was er mache, mache er nur aus Freude an der Sache. Und immer das Gefühl, dass alles, was er tut, Schwindel sei. Dass man ihm eines Tages draufkommen werde. Er hat oft aufgeschrien, nachts. Und Schweißausbrüche, mitten in der Nacht. Darum hat er mir gesagt, wir hauen ab auf die Bahamas. Wenn wir allein waren, hat er dazugefügt, zu den anderen Verbrechern. Er war überzeugt, er sei ein Verbrecher. Wir hatten nicht die geringste Aussicht, auf die Bahamas zu ziehen. Wir konnten uns kaum seinen Urlaub hier leisten. Er hat auch im Hotelzimmer jeden Tag gearbeitet. Und ich sollte Großmuttersprüche sammeln. Wie wenig mir das liegt, diese lieben alten Frauen ansprechen. Aber er war so begeistert von seiner Idee. Man kann alles. Das war auch so ein Spruch von ihm. Er hätte Sportlehrer werden sollen oder ja, Entdeckungsreisender. Jemand, der mit allen Schwierigkeiten fertig wird, wenn sie aus der Natur kommen. Der Natur gegenüber war er immer mutig, einfallsreich, unbesiegbar. Nur Leute. Mit Leuten konnte er nicht. Durch einen blöden Zufall in den Journalismus hineingekommen, dann diese Umweltmasche. Er muss alles ernst nehmen, weil wir davon leben. So verkrampft. Zuletzt mit allen Leuten Krach. Aber schon mit allen. Die Redakteure und Lektoren, von denen er abhängig war, hat er gehasst, weil er von ihnen abhängig war. Wenn einer einen Hauch von Kritik spüren ließ, hat Klaus das eigene Manuskript vor dessen Augen zerrissen. Das war echt brutal. Natürlich auch lächerlich. Er hatte ja einen Durchschlag, das wusste jeder. Er hat darauf gewartet, dass sie ihm in den Arm fallen. Gegrinst haben sie. Prost. Prost. Er war fertig. Fix und. Deshalb hat er sich so gefreut, dass wir euch getroffen haben. Jetzt packen wir's, hat er heute Mittag gesagt. Ein Fantast. Sofort von den Bahamas angefangen. Mit Helmut auf die Bahamas. Sein neuester Einfall. Es war nicht ganz leicht mit ihm, das kann ich euch sagen. Wegen seiner Empfindlichkeit. Weil sie ihn merken ließen, dass sie ihn nicht brauchten. Als sie ihn das merken ließen, war es aus. 100-mal am Tag, ich schwöre es, 100-mal am Tag hat er mich gefragt, ob ich ihn noch möge. Er ist sich vorgekommen wie der letzte Dreck. Ich musste ihm beweisen, dass er nicht der letzte Dreck ist. Glaubhaft, aber ja. Prost. Ich hatte allmählich das Gefühl, dass ich das nicht mehr sehr lange aushalte. Darum war ich genauso froh, dass wir euch trafen. Ich will nichts gegen Klaus sagen. Ich selber habe praktisch, ich habe nicht leben dürfen, das hat er nicht gestattet. Ich habe mich für das, was er gemacht hat, mehr interessieren müssen als er selber. Wie wenn ich seine Tochter gewesen wäre. Was er nicht erreicht hat, sollte ich. Ich sein Stolz. Andererseits war er sauer, wenn jemand etwas gelobt hat, was ich gemacht habe. Er war verrückt. Er hatte, weil er merkte, dass er nicht gebraucht wurde, einen Grad von Egoismus erreicht, den man eine Geisteskrankheit nennen sollte. Ich habe Musik studiert, als er mich kennenlernte. Von heute auf morgen habe ich das aufgeben müssen. Wir kennen uns noch kein Vierteljahr, da dekretiert er, zur wirklichen Musikerin reicht es bei dir nicht. Lass das, du machst dich nur unglücklich dadurch, basta. Dann hat er mich auf seine Interessen dressiert. Ich war 22 und ein Idiot. Also das Matterhorn ist nichts dagegen, so ein Idiot war ich. Mein Klavier habe ich verkaufen müssen. Ja, er hat einen Fanatismus entwickelt gegen Musik. Entweder er oder die Musik. Schon ergreifend, was man alles aushält. Das habe ich ihm zu verdanken. Das weiß ich ein für allemal. Ich halte etwas aus. Ich wetten, dass ich mehr aushalte als ihr zwei zusammen. Komm los, jetzt wettet doch einmal mit mir. Ich möchte gewinnen. Ich habe schon so lang nichts mehr gewonnen. Ein Klavier habt ihr nicht in eurer grandiosen Ferienwohnung. Ha, ganz schöner Beschiss. Eine Ferienwohnung ohne Klavier. Und das seit 11 Jahren. Ihr haltet doch was aus, ihr müsst ja ganz schön abgehärtet sein. Lass mal fühlen, Helmut. Dein Ohrläppchen. Weißt du das nicht? Wie das Ohrläppchen so die Seele. Du hast ein etwas ausgebeugtes Ohrläppchen, kommt mir vor. Und du, Sabinchen? Ach, Frauen haben einfach reichere Ohrläppchen als Männer. Das stellt man immer, immer wieder fest. Überhaupt Frauen. Es gibt Frauen, die haben einen Reichtum, da kannst du jeden Mann vergessen. Was ist ein Mann, Sabine? Gibt an wie der Rotz am Ärmel. Noch was? Nischt. Klaus hatte... Ach, Klaus. Irgendwie schwimme ich in einer Flüssigkeit. Und von der Flüssigkeit, in der ich schwimme, trink ich auch noch. Also das ist schon fast ein bisschen himmlisch. Ihr seid überhaupt die höchsten Menschen. Ihr zwei Lieben. Ihr könnt mich jetzt ein bisschen baden, wenn ihr wollt. Ich bleib bei euch und ihr badet mich mit einem großen, weichen Schwamm. Habt ihr keine Badewanne? Ihr habt auch bloß Dusche. Halt auch ein bisschen armselig, gell? Mach doch nix. Wäre ja nicht schlecht gewesen, wenn ihr mich gebadet hättet. Mit einem großen, weichen Schwamm. Wenn ich in einem warmen Bad liege, fange ich immer an zu singen, obwohl ich sonst überhaupt nicht mehr singe in letzter Zeit. Das ist rapide zurückgegangen bei mir, das Singen. Praktisch auf unter Null. Manchmal hock ich und ströme ein Schweigen aus. In dem hock ich dann. Dann, meine Damen und Herren, packt es mich. Packt sie mich, die Schwermut halt, die cholerische, die sich selbst zerbeißende. Prost! Meine Damen und Herren, ich kann es mir erlauben, Sie um Ihre Aufmerksamkeit zu bitten. Ich spiele Ihnen die Wandererfantasie von Franz Schubert. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Klaus! Bam, bam, bam. Mein Klaus! Ja, mein lieber, lieber Klaus! Ja, was sag ich? Ha! Lebendig, sag ich, ist er. Und was ist er? Lebendig. Und so spät kommt er, das sieht ihm gleich. Er hat einfach wissen wollen, was wir tun, wenn er nicht dabei ist. Stimmt's? geschafft. Klaus, bitte such dir einen guten Platz. Ich muss nur noch die Wandererfantasie zu Ende spielen. Prost! Komm jetzt. Hat es dir nicht gefallen? Entschuldige. Du stehst da, ein frisch Geretteter, und ich spiele das Piano. Ich würde mich nicht wundern, wenn du mich als Egoist einstufen würdest. Du, der du an den Wellen entkommener bist. Er besiegt jede Natur. Das habe ich schon im Voraus bekannt gegeben, stimmt's? Komm jetzt. Klaus, lass uns bei unseren Freunden bleiben. Wir haben doch sowieso keine Badewanne in unserem Zimmer. Hier haben sie auch keine Badewanne, also können wir genauso gut hier bleiben. Dem Schicksal, keine Badewanne zu haben, bleiben wir auf jeden Fall treu, klar? Ich gehe jetzt. Ich sehe, du bist beleidigt. Klaus! Schnell, sag deine Hell, wer dich beleidigt hat. Und zwar ganz arg hat er dich beleidigt, das sehe ich doch. Durch und durch beleidigt haben sie unseren Klaus. Ich werde dich regenerieren, Liebster. Und zwar binnen kurzem. Ich schwöre es dir. Leiste mir deinen Hut, Helmut. Danke. Komm, Genie. Tapfer. Gehen wir. Moment, halt! Klaus! Helmut, was hat er? Er hat doch was. Statt dass es jetzt eine Feier gibt, kommt er wie der jüngste Tag persönlich. Begreifst du das? Was ist los? Du hast also Klaus ins Wasser geschmissen, ja? Und wenn wir jetzt packen? Bitte, Sabine, im Zug erzähle ich dir alles, bitte. Im Zug. Los, raus hier, komm. Schreib Zirns einen Zettel. Wir brechen ab, dieses Jahr. Wir überweisen. Sabine, hörst du? Dazu hätte ich auch etwas zu sagen. Oder soll ich zu Zirns rüber und fragen nach einem Nachtzug? Sabine! Du. Hier geblieben wird. Sabine. Wir können hier bleiben, meinst du? Wir müssen, Feigling. Feiglinge bleiben nicht hier. Du bist keiner. Doch. Nein, du bleibst nämlich. Helmut. Ach, du einziger Mensch, Sabine. Erst wenn ich diesen Koffer nicht mehr sehen muss. Aber wir können doch nicht hier bleiben, Sabine. Dieser Klaus. Ja, stimmt. Mir war es recht, dass er ins Wasser fiel. Es war Angst, Sabine. Panik. Wir wären gekippt. Notwehr, Sabine. Das sagst du ihm. Morgen. Unmöglich. Er soll ruhig denken, dass ich ihn umbringen wollte. Das schmeichelt ihm. Oh. Dann nicht. Sag ihm, wie es war. Das schmeichelt ihm nicht. Morgen auf der Promenade, wenn sie kommen, grüßt du freundlich. Lieber Klaus, sagst du, wo sind wir stehen geblieben gestern? Der ganze untere Stock gehört der Physik, sagst du. Von da an kann etwas falsch gelaufen sein, sagst du. Du sagst, wie es war, ganz locker. Brauchen wir jetzt doch gar nicht festzulegen, weil es kein Problem ist für dich. Und Hell? Sie hasst mich natürlich jetzt. Ach, Sabine. Schau, wie ruhig der See liegt. Der Mond. Sabine, komm. Bitte, das musst du sehen, wie der See jetzt da liegt. Ein einziger, regloser Glanz. Wie wenn nichts gewesen wäre. Komm doch. Ich brauche dich. Wie oft soll ich denn noch sagen, dass ich dich... Also, zweimal kann man das nicht sagen. Wenn man gesagt hat, dass man jemanden braucht und auch noch den Mond zu Hilfe genommen hat und der andere reagiert nicht, dann verstummt man. Du denkst an Hel. Du? Ich denke an nichts. Das kann ich inzwischen. Könntest du von mir lernen, an nichts denken. Du hast recht, Sabine. Es ist lang her, dass du das letzte Mal recht hattest, aber jetzt hast du recht, leider. Wir müssen bleiben. Wir müssen auf die Promenade. Ich muss die begrüßen. Ich merke das im Augenblick. Mir tut jede Sekunde weh, die wir mit denen verbracht haben. Meine Schuld. Ich möchte jede Sekunde zurückhaben, weil alles falsch war. Ich habe gedacht, er will auftrumpfen, mich blamieren. Ich habe überhaupt nichts wahrgenommen von ihm. Ich war zu. Total zu. Jetzt müssen wir hin. Die reden über uns. Jetzt. Da möchte ich dabei sein. Hin? Nein, das geht nicht. Komm. Ich will wissen, was die über uns reden. Komm. Du gehst voran, aber ja. Ich vor dir eintreten bei denen? Nein, nie. Du vor mir, oh ja. Du trittst ja praktisch mit mir ein, nicht wahr? Ich meine, sie sehen sofort, dass du auch dabei bist. Ja, ja, nur nicht immer so eng, Mensch. Wenn wir zusammenbleiben wollen, müssen wir ein bisschen auseinanderrücken. Oh, von jetzt an sollst du Sibylle heißen, Sabine. Also, geh endlich. Ich trete zwar vor dir ein, aber den ersten Satz sagst du. Jetzt bereite dich doch nicht andauernd vor. Lass etwas auf dich zukommen, Mensch. Wenn wir jetzt nicht gehen, ist es zu spät. Ein für alle Mal. Komm. Mein Hut, Sabine, wo ist mein Hut? Ich kann nicht ohne meinen Hut gehen. Den hat Hel mit. Dein Hut ist schon dort. Das sieht so aus, als kämen wir nur, um den Hut zu holen. Wir brauchen den Hut nicht zu erwähnen. Das geht nicht. Ich will meinen Hut wieder, Sabine, bitte. Ich brauche noch einen Schluck. Ich muss wissen, was ich dort sage und was ich dort nicht sage. Lass etwas auf dich zukommen, Mensch, sagst du. Sabine, ich kann nicht dahin gehen und sagen, was ich denke. Die Wahrheit ist eine Katastrophe. Ich werde nie mehr die Wahrheit sagen. Bitte, dir natürlich schon. Zum Teil. Du weißt auch, was ich nicht sage. Aber die anderen, die erfahren das nicht. Mich hat keiner so behandelt, dass ich mich verpflichtet fühlte, ihm zu sagen, was ich denke. Aber dass du jede Sekunde zurückhaben möchtest, kannst du sagen. Dass es mir leid tut. Ich bin froh, dass er lebt. Aber ich halte ihn nicht aus. Ich will mit ihm nichts zu tun haben. Offenbar hat er erlebt, was ich auch erlebt habe. Aber er gibt es nicht zu. Du auch nicht. Darum. Keinen Kontakt, Sabine. Er soll wegbleiben. Bei seiner Hell oder sonst wo. Darum ist man verheiratet, dass man den Rest der Welt nicht braucht. Basta. Willst du das sagen dort? Nein. Also? Bleiben wir hier. Das geht nicht. Er muss mir sagen, dass er nicht glaubt, ich habe ihn umbringen wollen. Das muss er mir sagen. Also müssen wir hin. Ich muss auch hin. So, dann müssen wir wohin. Aber ich darf lügen. Ein bisschen. Ja, ja, lüg nur. Sag nur, du magst ihn, findest ihn verwandt, gleichgesinnt, gleich genarbt. Leider hast du es nicht sofort sagen können, erst jetzt nach allem. Du wirst sehen. Wenn du das 10 Minuten durchhältst, glaubst du, was du sagst. Nach einer halben Stunde bist du echt freundlich zu ihm. Und er sagt dir, dass er keine Sekunde lang geglaubt hat, du wolltest ihn umbringen. Dann fallen wir einander um den Hals und erlösen uns von unseren Übeln. Komm. Aber brauchen tue ich nur noch dich, Sabine. Ja. So schön musst du weiterlügen. Dann wird alles gut. Aber wenn ich wirklich nur noch dich brauche? Wenn du nur noch mich brauchst, brauchst du mich auch nicht mehr. Ach, Sabine, jetzt durchschau doch nicht immer alles. Nur solange du verheimlichst. Komm jetzt. Ach, du einziger Mensch, Sabine. Dazu hätte ich auch etwas zu sagen. Ein fliehendes Pferd. Eine dramatisierte Novelle von Martin Walser. Es sprachen Helmut Halm, Otto Sander, Sabine Halm, Karin Anselm, Klaus Buch, Gottfried John, Helene Buch, Franziska Walser. Ton und Technik Hans Scheck und Christine Koller. Regie Martin Walser. Produktion Bayerischer Rundfunk mit dem Süddeutschen Rundfunk und dem Saarländischen Rundfunk 1986.